Okay, let's go. Das Gefühl, dass es nur eine Frage der Zeit ist. Ich habe das Gefühl, es liegt an mir. Ich bringe Pech. Bin wie Gift. eine Welt ohne Drogen wird es nicht geben. We'll be right back. Da freuen sich alle. Da freuen sich alle. truly special. Something inside me has always been there. But now it's awake, and I need help. Let the past die. That's the only way to become what you were meant to be.